Und jetzt. Brennercast, der Bundesliga-Podcast. Hallo, herzlich willkommen beim... Hey! Das Phänomen, dass alle Menschen hinter der Borussia stehen. Ach so. Das geht man schon aus Tradition zu jedem Spiel im Stadion. Ich wusste nicht, dass die Strophe so früh anfängt. Ich wollte noch eine Begrüßung loswerden vorher. Ich wollte sagen, herzlich willkommen zum Brennercast, dem Podcast für den nur milde interessierten Fußball-Fan. Für den gemäßigten Fußballfanatiker. Ja, genau. Moderate Fanatics. Mein Gast, Kumpel, Co-Moderator und Stichwortgeber und Gagschreiber ist wie immer Rüdiger Rudolph, mein Lieblingsnachbar und Lieblingsschauspieler und bist du noch Comedian? Weil wenn du jetzt ab Herbst in der Distel spielst, bist du nicht Kabarettist dann? Du kennst den Unterschied, ne? Der Witz ist nicht neu, aber ich erzähle ihn trotzdem. Was ist der Unterschied zwischen Comedian und Kabarettist? Keine Ahnung. Der Comedian macht die ganze Sache wegen dem Geld und der Kabarettist wegen des Geldes. Sehr charmant. Sehr charmant. Borussia, du bist Leidenschaft. Die verbindet uns Freundschaft. Borussia, du verkörperst die Region. Gut, naja, das klingt jetzt ein bisschen hämisch, wenn ich das so mache, ne? Sehr. Ja. Besonders, wenn man dein Gesicht dabei sieht. Nein. Nee, der Witz ist wirklich, hatte Stern des Südens heute morgen auf den Lippen nach dem Aufstehen gleich. Nein, Entschuldigung. Nee, und ich wollte wirklich wissen, was denn das Borussia Dortmund Pendant so rein hymnentechnisch dazu ist. Und ich dachte, ich informiere mich mal. Ja. Und wer hat das gesungen eigentlich? Wer singt das? Oh, jetzt habe ich schon wieder geschlossen den Link. Das kannst du bitte als Hausaufgabe notieren. Mhm. Ja. Wer hat die Borussia? Oder bitte in die Kommentare, liebe Fans, auf Facebook. Wer singt das Borussia? Auf Twitter. Ja, oder auf der Webseite. Was macht man eigentlich nicht mehr? Man kommentiert nicht mehr auf Blogs direkt so. Ist eigentlich uncool, ne? Da gibt man sich zu sehr, ich finde, man gibt sich zu sehr, das sieht so aus, als hätte man sich zu viel Mühe gegeben. So Facebook kann man so mal schnell einen Kommentar hinrotzen, aber so auf der Seite selbst kommentieren, ne, das machen so Leute, die wirklich so... Das geht schon in die Leserbriefrichtung. Das geht in die Leserbriefrichtung. Da sind sich viele Leute zu schade. Ich finde es natürlich gern, ich finde es natürlich gut, weil die Audience Participation ist so deutlich persönlicher, finde ich, wenn es auf der Seite selbst passiert. Hm. Ja. Aber selbst du kommentierst nie. Auf deiner Seite? Ja. Nein. Du bist auch so ein Facebook. Ich habe dir aber einen Leserbrief geschrieben. So ein Facebook-Schünki bist du. Leserbrief, der kommt aber erst noch an mit der Post, oder? Ja. Bezieht sich aber auf die vorletzte Sendung. Post dauert immer ein bisschen. Ja, ich würde sagen, wir fangen an mit unserer Lieblingsrubrik Rüdiger Rudolph Breaks the Spieltag Down for You. Okay, nur uns einen kleinen Überblick über den 8. Spieltag zu verschaffen, lese ich es jetzt hier mal vor. Der FC Bayern mutet dem BVB ein 5:1 zu. Leverkusen und Augsburg pechvögeln sich zu einem 1:1. Schalke wird von Köln 0:3 auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Hertha verschreckt den HSV 3:0. Mm. Gladbach überwindet Wolfsburg 2:0. Hannover, muss man leider sagen, Keller duelliert sich mittlerweile mit Bremen 1:0. Hoffenheim und Stuttgart fighten ein 2:2 aus. Ingolstadt triumphiert gegen Frankfurt 2:0 und Mainz rupft die Lilien 2:3 in Darmstadt. Ach, rupft die Lilien, schön. Naja. Ich will jetzt nicht wie bei Sky 90 von 2 Stunden Sendezeit 2 Stunden lang über das Bayern-Spiel sprechen. Ja. Aber man kommt kaum dran vorbei. Ich möchte aber wirklich sagen, entgegen des Vorwurfs der Häme, natürlich freue ich mich als Bayern-Fan für einen Bayern-Sieg. Langeweile in der Liga ist für mich noch nie ein Argument gewesen. Ich war immer froh, wenn Bayern am besten schon 7 Spieltage vor Schluss Meister geworden ist, weil für meine Nerven einfach weniger anstrengend ist. Und ich tatsächlich die letzten 7 Spieltage dann deutlich entspannter sehe. Ist auch meiner Familie zuträglich, meiner Lebenssituation allgemein, meinem Stresspegel. Also von mir ist auch gern im Oktober schon Meister. Aber im Moment fühlst du dich gut? Ja, aber ich bin beim Fußball bin ich ein zu großer Skeptiker. Ne? Man hat ja jetzt auch die letzten Jahre gesehen, dass Bayern immer ziemlich losgeprescht ist in der Hin- und Vorrunde. Und irgendwie kamen dann Verletzungen und dann kam mal wieder das beste Trainingslager, Wintertrainingslager der Welt dazwischen. Das passiert ja oft bei Bayern, dass wir ein unglaublich gutes Trainingslager haben und danach kommt erstmal die Krise. Und dann ist es wieder irgendwie stimmt, irgendwann ist dann der Wurm drin, wenn es um die Wurst geht. Ja. Wobei man sich natürlich schon fragen, was muss das für ein Wurm sein, ja? Was muss das selbst wenn jetzt Verletzungen hinzukämen? Also ich glaube, ein Moderator hat gesagt, es müsste ja schon ein Verletzungspech biblischen Ausmaßes sein, ja. Was den FC Bayern auch nur ansatzweise schwächern könnte. Schwächern ist auch gut, schwächen könnte. Schwächern ist gut, also schwächern gibt's nicht, aber ich finde, es klingt so berlinerisch. Schwächern liegt, glaube ich... Das kann auch sein. Nee, ja. Nee, aber zum Beispiel hat neulich meine Tochter irgendwie was vor sich hingemampft in dem Kinderwagen und da kam eine Frau vorbei, eine Berlinerin, und hat gesagt, na, schmeckert's dir? Und fand ich super, schmeckert's dir. Schmeckert, ne? Gibt's nicht das Wort, aber es klingt so, als würd's im Berlinerischen doch existieren, ne? Und es passt auch zu einer Einjährigen. Ja, und schwächern, finde ich, ist das Pendant dazu. Ja. Ja. So kommen wir nicht weiter. Generell, ne? Ich finde eigentlich, das lässt sich jetzt leicht sagen nach so einer Niederlage oder einem Sieg aus Bayern-Sicht. Ich finde es gut, dass die Stimmung nicht mehr so vergiftet war vor dem Spiel. Ich finde es auch gut, wie herzlich sich die Spieler begrüßt haben, wie herzlich sich Tuchel und Pep begrüßt haben. Und ich finde wirklich, dass Tuchel dem BVB auch in der Außendarstellung ein bisschen Kultur gebracht hat. Ich meine, wir machen uns ja lustig hier über sein Low-Carb-Aussehen, über seinen Asketismus irgendwie. Aber ich finde, dass wie er spricht, wie er über die Spiele spricht, wie er analysiert, das ist alles sehr humanistisch, das ist quasi alles sehr, das ist ein Vorbild. Das hat eine Vorbildfunktion für Fans, für Spielkultur, für Spieler. Ich mag das sehr. Ich finde, der bewegt sich auch rhetorisch auf einem hohen Niveau, aber ohne überheblich zu werden und der ist nicht zu wirken und der ist nicht immer auf den erstmöglichen Gag aus und auf seine Außendarstellung bedacht, sondern er versucht wirklich, er gibt Interviews sachdienlich dem Image des Vereins. Das finde ich ganz, ganz hervorragend. Mögen andere vielleicht ein bisschen langweilig oder spießig finden, weil die Klopp-One-Liner vermissen, aber ich finde es sehr, sehr angenehm. Verstehe. Ja, du findest es langweilig. Ja, aber warum haben sie verloren? Okay. Und warum haben sie dann trotzdem so furchtbar verloren? Also generell muss man sagen, es hätte auch anders laufen können. Alaba war das Aubameyang in die Quere gekommen und hat dafür gelb gesehen. Man zeigt dafür auch kein Rot, aber ich meine, wäre ihm etwas schlimmer in die Quere gekommen oder hätte ihm noch am Trikot deutlicher gezupft, zwar in der vierten Minute oder so, hätte es vielleicht Rot geben können, schon andere Ausgangssituationen. Dieses Müller-Tor, ne, dieses fantastische. Das erste. Wo eigentlich so aus der Ferne denkst du, der turnt hier rum wie Heinz Marshmallow. Aber eigentlich macht er das ganz, ganz fein und elegant, wie er so diesen Torwart überspielt. Letztlich auch ein Tor, was Tuchel hat auch gesagt, sehr schmerzhaft ist. Weil eigentlich darf das in so einer Spitzenmannschaft, sagt man gerne, nicht passieren. So ein Pass über alle Leute drüber, über 10 Leute, alles ausgehebelt und dann kommt ein Spieler, turnt ein bisschen rum. Und also das ist schon echt ein Tor, solche Tore vermeidet man eigentlich. Bayern müsste schon quasi seine Tore so mühsam rausspielen aber damit ist viel entschieden auch, muss man sagen. Damit muss eine Mannschaft wie Dortmund viel mehr aufmachen, viel mehr wieder in dieses schnelle Gegenpressing schalten, was sie unter Tuchel ein bisschen abgelegt haben. Das zwingt sie viel mehr zur Aktion und sie haben ja eigentlich so persistent ihren Druck langsam aufgebaut auf Bayern in den ersten 20 Minuten, was ja sehr, sehr klasse war und was mir auch ein bisschen Angst gemacht hat. Aber das hat natürlich ihren Spielplan so ein bisschen zerstört. Und dann gibt es noch diesen Elfer, das war auch ein unnötiges Foul. Und dann ist es 2-0. Und dann ist das Spiel eigentlich für Dortmund, muss man wirklich sagen, gelaufen. Weil dann kann natürlich Bayern in aller Ruhe, und sie sind es ja eh voll sagenhaft cool angegangen, so diese individuellen Stärken entfalten, ne? Also so viel ist da nicht schiefgegangen beim BVB. Es waren Momentaufnahmen, ja. Und danach wir haben es ja zusammen geguckt, waren die halt wirklich auch träge in ihrer Reaktion und immer wieder, es haben aber auch immer wieder versucht, aus dem Quark zu kommen und danach mit diesem Gegentor. Also da war schon noch Gegenwehr da, aber es war eine gewisse Lähmung, die sie nie wieder ganz abschütteln konnten. Ja. Und ich ehrlich gesagt, nach dem 2-1 dachte ich mir noch, das könnte auch irgendwie anders laufen. Das könnte sich noch drehen. Ich meine, der Martinez hat ja so derbe, ich finde, es war so ein derber Patzer. Der hat ja einfach aufgehört mitzulaufen mit dem Spieler. Bei dem Gegentor. Ja, der hat Aubameyang irgendwie laufen lassen wie Leitungswasser. Ne? Der wollte nicht mehr zudrehen irgendwann. Und ich fand, das war so ein symptomatisches Spiel, Szene, wo man auch denken hätte können, okay, Bayern ist vielleicht doch ein bisschen zu cool angegangen und so ein schwarz-gelber Furor bricht jetzt nochmal rein. Aber das ist nicht passiert. Ja. Was hast du noch? Mir ist auch aufgefallen, ich habe nur ganz kurz danach gesehen, Tuchel in der Pressekonferenz, wo er dann gefragt wurde, gibt es eine Mannschaft, die den FC Bayern besiegen kann? Er hat die ganz elegant an Pep weitergegeben, die Frage. Und was hat er gesagt? Nein. Ja, Darmstadt vielleicht im Rückspiel. Nee, ich meine, natürlich wird Bayern wird nochmal unentschieden spielen und wird auch verlieren. Das ist einfach so in der Bundesliga. Auch dann ist es, bei Bayern ist dann eher die Frage, wie steckt man dann sowas weg? Wie steckt man Verletzungen weg? Vielleicht dumme Niederlagen, vielleicht ein Ausscheiden. Wer weiß, jetzt demnächst DFB-Pokal gegen Wolfsburg. Ne? Man kann ein frühes Ausscheiden im DFB-Pokal, kann so ein Paradigmen-Stimmungswechsel einleiten. Wer weiß. Also, schon ist das Triple passé. Ja, schon ist Triple passé. Das stimmt. Was habe ich noch? Habe ich den Witz, die Rückkehr der Levi-Ritter eigentlich schon letztes Mal gemacht? Nee, ich glaube nicht. Nee? Nee. Gut, dann wäre er hier mit verbucht. Du hast ihn zum Glück letztes Mal nicht gemacht. Ja, wäre verbucht jetzt. Das ist nicht so gut. Nee, ich glaub, also, ja, aber ich finde so, geht schon gut über die Lippen. Ne? Ja. Ja. Was habe ich noch? Boateng, der Passmeister, ne? Ja. Wie einst der Lothar. Der übrigens zum ersten Mal in seiner Karriere, glaube ich, Pep Guardiola statt Guardiola gesagt hat in dem Spiel. Der hört unseren Podcast. Ja, eben. Der hat sich deine Worte zu Herzen genommen. Ja, genau. Meine leichten Verbesserungsvorschläge. Götze, ne, hat den schlimmen Hobel, als er quasi das leere Tor nicht getroffen hat, hat es aber mit einem Wahnsinnspass dann später zum nächsten Tor wieder wettgemacht. Und ich finde, ich kann jetzt ein bisschen besser auch sagen, was mich an Götze gestört hat. Ich bin ja immer der Meinung, es ist ein wirklich ein toller Spieler und so viel ist da gar nicht falsch an dem. Ich finde, man hat ihn vorher eigentlich schon so ein bisschen zu hoch eingeschätzt. Er ist halt kein Spieler, der sich jetzt bei Bayern dadurch aufgefallen ist, dass er sich Bälle noch erkämpft hat oder mal so richtig 1-gegen-1-Situation so richtig cool gelöst hat. So, er hatte da nicht die Klasse von Costa, Ribéry oder Robben auch. Ich finde, er wurde einfach ein bisschen zu hoch eingestuft. Und jetzt legt er aber auch so ein bisschen nach mit Engagement und Spielfreude. Und ich finde, jetzt ist das so der bestmögliche. Ja, und das ist der bestmöglichste Götze, den man auch jetzt haben kann. Also mehr ist jetzt auch noch nicht drin. Und das alles andere wäre Götzenverehrung. Ja, genau, aber so war es vorher wirklich. Oder wie dieser gleiche Moderator, den ich eben schon zitiert hat, gesagt hat, der FC Bayern hat den Personenkult überwunden. Ja, aber das war Marcel Reif, der hat kommentiert, ne? Den meinst du? Nee, ein Herr Fuß hat das gesagt. Ach, Wolf Christoph Fuß. Ja. Ja. Aus Nürtingen. Ja. aus wie heißt das? Aus Schwächern. Schwächern bei Nürtingen. Der Schiri, finde ich, hat irgendwann mal. Der war komisch, finde ich. Hatte man den Eindruck, er hat keine Lust mehr zu pfeifen. Später hatte ich dann. Ich mag das, ich finde das ja immer auch lustig, wenn Schiris natürlich in der 90. Minute, also mit 90 Minuten abpfeifen. Ja, das finde ich irgendwie auch Quatsch, weil warum eigentlich? Das heißt doch, das ist doch nicht wieder, das ist doch, eigentlich willst du nur sagen, jetzt ist genug. Soll jetzt noch kommen? Jetzt ist gut. Ja, ja. Aber was soll das? Ich schätze die Lage so ein, dass der BVB in den verbleibenden 3-4 Minuten, die man vielleicht gerechterweise nachspielen lassen könnte. Ja, aber was soll das? Ich meine, wenn es Verzögerungen gab, dann lasse ich halt die Minute nachspielen oder zwei. Ja, wenn es das Torverhältnis des BVB oder der Bayern irgendwann entscheidend verbessert. Ja, ich meine, es ist auch Schwachsinn. Wenn es auch Schwachsinn zum Beispiel, dann so ein bisschen konzessionsmäßig ein paar mehr Bayern-Fouls zu pfeifen, nach dem Motto, ja gut, die sind eh schon 5-1 hinten, den kann ich das ein oder andere Foul auch noch schenken. Ich meine, mich stört es persönlich nicht vom Resultat. Mir ist es jetzt wurscht, ob hier noch jemand eine Gelbe kriegt bei Bayern oder so. Ich finde, es ist einfach, der Mindset dahinter ist mir nicht so ganz geläufig, weil ein Schiedsrichter ist doch der Neutralität in jeder Situation verpflichtet. Und wenn irgendwie Brasilien 7-1 gegen Deutschland hinten liegt, dann schenke ich denen auch keine Elfer, nur weil sie 7-1 hinten liegen oder so. Es ist doch wurscht. Es muss doch am Schiedsrichter, genau. Die Grundausstattung, die mentale vom Schiedsrichter muss eigentlich sein, ist mir alles wurscht. Ist mir super wurscht. Ich pfeife, was da ist, und der Rest ist mir wurscht. Hast du eigentlich mal ein Spiel gepfiffen? Nee, du meinst, weil mir alles wurscht ist? Naja, ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Ach, keine Ahnung, im Training, in der A-Jugend vielleicht mal versucht oder so. Du musst mich jetzt fragen. Rüdiger, hast du mal ein Spiel gereferiert? Ja, ich hab einen Zeitnehmerausweis für Handball. Wirklich? Ja, habe ich. Nein. Ich habe bei mehreren, würde sagen, B-Jugend, auch A-Jugend spielen, ja, in meiner Heimatstadt Siegen, die Zeit genommen. Die Zeit. Ja. Damit kann man auch spielentscheidende Entscheidungen. Kann man damit reich werden? Nein. Weil ich überlege, es läuft gerade bei mir nicht so gut. Und ich dachte, ja. Sitzen wir hier. Heinrich, meine Leute, ich sehe andere mehr mit. Stumm, ich denke nicht, ich bin nur 25% des Spiels. Ja, genau, so ist es mit den 25% des Spiels. Ja. Ich habe auch einen Sportbootführerschein See, aber das nur nebenbei. Ein Sportbootführerschein See? Ja. Oder C? Ich da See, ja. Ach, See, du See, darfst... Also S-Doppel-E, wenn ich die See sehe, brauche ich kein Meer mehr in dem Sinne. Ah. Wirklich, er geht mir völlig auf den Keks. Ja. Es ja, gab ja, es gab, das war ja quasi, also das war natürlich so das Dopp-Spiel. Das war das Dopp-Spiel der Woche, darf aber natürlich nicht Dopp-Spiel heißen bei Sky, weil es am Dopp-Spiel gibt es nur am Samstagabend, 18:30 Uhr, egal ob FC Schwächern gegen Lotte, ersten FC Lotte irgendwas spielt. Dopp-Spiel ist Dopp-Spiel, 18:30 Uhr Samstag, sonst gibt es kein Dopp-Spiel. Gibt es noch andere Spiele, über die du reden möchtest? Unbedingt. Ich finde, das beste Spiel, eigentlich das spannendste, war, wie ich es nannte, Battle of Böllenthal, Darmstadt-Mainz 2:3 am Freitagabend. Das war ein spannendes Spiel, Rüdiger. Obwohl es am Freitagabend war. Obwohl es, ich hab mir auch notiert, Samstagnachmittag, erste Halbzeit ist der neue Freitagabend. In letzter Zeit sind in der ersten Halbzeit immer fast nie Tore gefallen, es war stinklangweilig, die Spiele. In der zweiten Halbzeit wurde es dann erst so ein bisschen interessanter. Also Freitag scheint sich zum guten Fernsehtipp auch zu entwickeln. Ja. Ja. Fantastisches Spiel. Das zweite Spiel, was ich sehr berichtenswert finde, war Hoffenheim-Stuttgart. Ja. Weiß nicht, wie man das nennt. Ein Derby. Jetzt schwächerst du aber. Ja. Hast du das Derby? Hast du das Derby gesehen am Wochenende? Mein Gott. Gingst dazu? Der Zorniger. Was ist denn gefahren? Ja, genau, der Zorniger. Macht den Dreifachwechsel. Ne, der Zorniger hat es gar nicht mitbekommen. Effenberg hat gesagt, Zorniger, der Mini-Mourinho. Oh. Ja, der teilt wahnsinnig aus. Ein bisschen mit dem Unterschied, dass er so tabellarisch sich nicht so auf nicht so ganz gut stützen kann. Es gibt wenig, ja. Es gibt wenig Greifbares, wo sich das niederschlägt. Ja. Also, zum einen hat ja der Werner hat nach seinem Tor so Küsschen ins Publikum verteilt. Und nachdem dann quasi irgendwie Spiel verloren, nicht verloren, es ging ja nur unentschieden, und die Chance vergeben wurde, hat dann der Zorniger auch so ironisch Küsschen ins Publikum verteilt. Und ich glaube, er hat auch nachher gesagt, naja, wenn er nicht so beschäftigt gewesen wäre, Küsschen zu verteilen, dann hätte er den auch gemacht. Das war das eine. Dann hat er auch noch gesagt, wir haben ja kein brutales 1-gegen-1-Monster auf der Bank und jetzt kommt man nicht mit Georg. Und damit meint er, Niemeyer. Und das ist natürlich auch, also das ist ein unfassbarer Diss, finde ich. Also es ist ein Diss ohne Not. Hätte jetzt zum Beispiel Niemeyer, wir reden vom Spieler, ja. Moral schlägt alles. Ja, nee, du redest, das ist Darmstadt, du verwechselst es jetzt. Ja. Ja, eben. Aber der Witz ist, quasi ist ein Spieler, der hat nichts falsch gemacht, der saß halt auf der Bank. Georg Niemeyer. Ja, genau. Und hat in dem Sinne ohne Not, jetzt muss ich mal gucken, wie heißt denn der wirklich? Oder guck heißt mal, da, Georg Niemeyer auf LinkedIn. Ja. Bitte ihm doch mal einen genau. Job an. Hans-Georg Niemeyer war Leiter der Ausgrabungen der phönizischen Kolonie Toscanus bei Torre del Mar. Der ist, ja. Ja, verwechsel ich jetzt Niedermeyer mit, Niedermeyer heißt er, Entschuldigung. Ich verwechsel mal Niemeyer, den Darmstädter. Ja, okay, gut, ja. Point taken. Georg Niedermeyer, genau. Der ohne Not auf der Bank sitzt und auf der Bank Bestes gibt, keine Ahnung, und dann aber ranzitiert wird, der taugt eigentlich nicht für eine 1-zu-1-Sache. Ne? Also der den Reporter noch nicht mal den ins Spiel bringen lässt, sondern selber den schon ranzitiert und sagt, okay, jetzt kommen wir nicht mit dem, weil der hat auch nicht drauf. Finde ich eigentlich schon eine ziemliche Frechheit. Gegen den eigenen Spieler? Ja, genau. Warum macht er das? Weiß ich nicht. Ich glaube, er will aufrütteln. Aber die Stimmung in der Mannschaft ist wohl schon so ein bisschen gerüttelt gegen ihn. Und ich meine, so rumtoben und so rumpoltern kann man schon auch eher, wenn man mal, ja, ich finde, wenn man so auf Platz 2 mal steht und sich ärgert, dass man nicht Platz 1 ist, aber wenn man nicht, wenn man Letzter ist. Kommt nicht so gut, finde ich. Kommt nicht so gut. Ich finde es schon ganz gut. Und ich sehe mal so ein Stuttgart-Spiel und denke mir, die schuften und rennen und jetzt haben sie auch wieder was Neues ausprobiert. Und der Aufwand ist immer riesig und der Ertrag ist immer gleich null. Ich meine, selbst jetzt, wo sie jetzt mal einen Unentschieden rausgeschunden haben, sind sie ja trotzdem Tabellenletzter. Also teilweise denke ich mir, könnte es auch gleich bleiben lassen irgendwie mit dem Aufwand und der Wut und diesem repressiven Trainerdruck irgendwie zu spielen. Wenn es eh nichts bringt. Ne? Was haben wir noch hier in dem Spiel? Das ist ja eher, also, ich weiß nicht, ob du das Volland-Tor gesehen hast. Das war super. Ja. Volland auf den Torwart zu, probiert es auf die Einfache, denkt sich so, okay, also wenn es so nicht geht, dann mache ich es halt jetzt mal einfach mit einem Weltklasse-Tor. Und zirkelt dann so über alles. Also, der Torwart ist ihm auch noch so komisch hinterhergerannt, wo man jetzt nicht... Ja, da wusste man auch nicht so, ob das notwendig war. Er ist so ein bisschen Wirki-esque da hinterhergehoppelt. Ja, genau, Wirki-esque. Wirki hatte auch nicht so einen guten Tag, oder? Nee, der hatte auch nicht so einen guten Tag, aber weiß nicht, ist glaube ich auch echt auch schwierig in so einer Situation, wenn dann der Müller mit seinem manischen Gesichtsausdruck da auf einen zuläuft. Du würdest mich rennen sehen. Ja. Also, naja. Mein Sohn sagt übrigens, der sagt, wenn er den Müller sieht, der Müller macht ein verrücktes Gesicht. Sagt jetzt bald schon bei jedem Spiel, wo der Müller ein Tor schießt und er sieht die Jubelszenen. Der Müller macht der Thomas Müller macht aber ein verrücktes Gesicht. Ja. Hm. Eine meiner Lieblingsregisseurinnen, von der ich dir schon oft erzählt habe, ist ganz großer Thomas Müller-Fan. Ja, wirklich? Ja. Amina? Ja, Amina. Unglaublich. Weil die, ich glaube, wahrscheinlich mag sie genau dieses Gesicht, was uns und deinem Sohn Angst macht. Sie wünscht sich das für eins ihrer Stücke, ne? Sie möchte so eine Intensität, möchte sie wundern bei mir in jedem Stück sehen. Ja, ich muss mal an ein Amina-Rüdiger-Stück gehen. Ja, musst du machen. Geh mir auch hier bekannt, wenn mal wieder eins in Town ist, ne? Ja, machen wir. Oder auf Tour dann im Frühjahr. Ja. Genau. In Therapie? Im Moment läuft, unbehandelt heißt. Unbehandelt. Geht auf Tournee. Geht auf Tournee. Ich glaube, wir spielen Anfang Januar in... Schwächern. Danke. Und eins hat er noch gesagt, und zwar diese Bewegung, wo du noch gesagt hast, das wird in die Zusammenfassung wird es eingehen. Der Tuchel. Tuchel Flugzeugeinweiser. Ja, da hat mein Sohn gesagt, der Trainer von Dortmund macht Ninja. Der macht ja. Ja. War, finde ich, ganz treffende Beschreibung. Kaffee mal gar. Ja, aber bevor jetzt wieder die eigenen Kinder hier so hypen. Letztes Mal ja schon dieser inszenierte Endgegner-Auftritt von Ludwig. Das war alles geskriptet, soft geskriptet, Reality-Soap sind wir. Achso, genau. Toller, bei dem Spiel Hoffenheim-Stuttgart, wo wir gerade waren, toller Auswurf vom Torwart Baumann. Hast du es gesehen? Über die Mitte. Ja, das nennt man so. Das nennt man so. Über die Mittellinie geworfen. Ja. Vom 16er über die Mittellinie. Und ich dachte mir, wenn der einkaufen geht bei uns hier, Rewe in der Chausseestraße, der kann die Einkäufe auch nach Hause werfen, wenn der hier wohnen würde. Super. So weit war das, ja. Ja. Der könnte sagen, hier, fang mal die Thunfischpizza von Dr. Oetker. Du was? Ja. bist du eigentlich als Pesketarier? Isst du die Thunfischpizza von Dr. Oetker? Oder sagst du als Prinzip, nee, das geht nicht. Hier muss Stopp sein. Irgendwas ist mit dieser Thunfischpizza von Dr. Oetker, ich gebe es zu. Sie ist irgendwie faszinierend. Sie ist faszinierend. Ich glaube, sie ist, glaube ich, das Pendant zu Sprengstoff, was Geschmacksverstärker betrifft. Absolut. Sie ist, wahrscheinlich würden wir uns, wenn wir mehr als 200 Leute uns hören würden, würden wir uns hier irgendwelche Klagen einhandeln. So können wir es ja sagen. Ja, aber ich meine, das spricht ja auch für die Pizza. Ich meine, wir essen sie ja trotzdem. Ja, eben. Ja, wenn wir nicht anders können. Ja. Die Frage ist, warum können wir nicht anders? Wohl, ich habe lange keine gegessen. Ja. Du weißt, meine Frau hat sich jetzt lange Zeit ketogen ernährt. Also Thunfischpizza Dr. Oetker ist im Moment No-Go. Meine Frau sagt, es stinkt so. Ich soll es bitte essen, wenn sie in der Arbeit ist. Ja, gut, so viel dazu. So, was haben wir noch? Küsschengate. Stimmt. Ich hatte, ach, das ist schön, schade. Küsschengate, so wäre es jetzt eigentlich geheißen. Ne? Hm. Übertitel zum Spiel. Wir haben einfach keine Zeit, in unsere Notizen zu gucken. Nee. Schalke Köln 0-3. Ja. Liegt hier ein Europakater vor? aber ich finde es schade, weil also ich mag ja Schalke gern und ich finde jetzt bei dem Spieltag, es wäre so einfach, kommt es nicht mehr, sich abzusetzen und auch an Dortmund ranzuspielen und sich wirklich in diesen Top 3 zu zementieren. Ne? Und dann Heimniederlage gegen Köln. Erst habe ich mich gefragt, wie kann das passieren? Dann habe ich mir die Zusammenfassung nochmal angeschaut und Brighton Rider on the Storms Fazit gehört und der hat gesagt, wir waren einfach nicht geduldig genug. Und das stimmt, das ist der Schlüssel zu dieser Niederlage. Denn Köln stellt sich rein, spielt auf Konter, haben natürlich schnelle Leute, haben super Leute, Modest, Zoll auch ein wunderschönes Tor geschossen. Schalke ist nicht geduldig genug, weil es in dieser Situation sich auch nicht wirklich heimisch fühlt, eine Mannschaft so einzubauen und dann auf die Chancen zu warten, sondern Schalke wird dann fahrig oder wie man auf Bayerisch sagt, fängt an zu hudeln, wird dann hudelig. Und in dieser Hudeligkeit unterlaufen Fehler, die dann zu Gegentoren führen, und zwar genau zu 3 Stück. Und dann, ja, schade eigentlich. 3 Stück, ja. Ja, schade, aber verdient. Ich habe Keks gegessen. Ja, freut mich für Köln, die, glaube ich, schon das dritte Mal in Folge gegen Schalke oder so gewinnen. Irgendwas war da. Leverkusen-Augsburg. Ein Spiel der Torhüter. Erstmal dieser sehr derbe Eigentor, Patzer, Leno, weiß gar nicht, wie man es nennen soll, ist gesehen, da kam der Ball und Leno hat einfach in die Luft getroffen. Ist das so ein bisschen, als wollte er ein YouTube-Video machen. Ja, so. Ja genau so. Okay. Wirkte fast gestellt, so schlecht. Ja, aber ich meine, so führt man sich auch gut, finde ich, in die Nationalmannschaft ein, wo er vor 4 Tagen oder so nominiert wurde erstmals. Ja. Der noch entscheidender war eigentlich dann dieser Marvin Hitz von Augsburg, der hat sehr viele Chancen abgehalten und das 1-1 Augsburg gerettet. Und es war ein klassischer Fall von Greatest Hits, ne? So. Ingolstadt, Frankfurt. Ja. Ja. Was will eigentlich. Ich hab's nicht gesehen. Du hast nicht gesehen. Was will eigentlich Frankfurt so tabellarisch? Wo wollen die eigentlich hin? Was stellt sich Armin Fee so vor als Ideales? Hast du mir nicht erzählt, Armin Fee will gar nicht so viel? Ja, das habe ich erzählt, ja. Das hat mir der Elf-Freunde-Redakteur erzählt. Sieht das ein bisschen aus, finde ich, als würde er gar nicht so viel gewonnen. Ich finde, er sieht immer noch, ich habe so das Gefühl, Armin Fee guckt morgens in den Spiegel und denke, ich sehe immer auch schon echt okay aus. Ja. Und geht zufrieden seiner Wege. Ja, genau. Der hat ja auch, dass er auch so ein bisschen seine Ruhe haben will, ne? Ja. Gut. Ingolstadt hat super gespielt. Und erster Heimsieg in dieser Saison. Habe ich. Stefan Lex umrundet den Frankfurter Torwart, habe ich geschrieben. Das Umrunden von Torwart scheint Schule zu machen. Ja, genau. Lex. Ist dann die Lex. Ja, gut. Hattest du Latein an der Schule? Ich hab großes Latinum. Ja, hast du das große? Ich habe Sportbootführerschein C, einen Zeitnehmerausweis und großes Latinum. Und was habe ich? Was habe ich eigentlich? Ich habe nur das. Ich habe kein Seepferdchen. Was? Ich habe großes Latinum, habe ich, ja. Aber das ist alles, glaube ich. Hm. Ja. Hast du ein Seepferdchen? Ich habe Freischwimmer und Fahrtenschwimmer. Wirklich? Auch noch Freischwimmer und was ist Fahrtenschwimmer? Ja, das ist dann, das, ich glaube, heutzutage heißt das deutsche Schwimmabzeichen Bronze. Nee, Silber. Hat Emily Ums auch schon. Ja, na wunderbar. Ihr seid ja. Warte mal, ich habe hier gerade den aktuellen Spiegel da. Ihr seid quasi. Nee, ganz vorsichtig. Du willst uns Helikoptereltern schimpfen oder sowas. Ne? Helikoptereltern, sagt man da. Ja, wir bringen unser Kind mit dem Hubschrauber zur Schule. Ach, das ist ja genau. Ja, genau. Operation Wunderkind. Wie Rüdiger mal, den Schwimmerfolg seiner Tochter. Nein, ich war nur Spaß. Ingolstadt, ich weiß. Ist der Hasenhüttl, ne? Ja. Der hat gesagt, seine Jungs hätten zu Hause so gut gespielt. Wir haben auch, glaube ich, beide Tore in der zweiten Halbzeit geschossen. Und zwar sind dann so die Sitzverhältnisse im Stadion, dass sie dann auf das Tor spielen, wo die Spielerfrauen besonders gut gucken können. Und er hätte das Gefühl gehabt, die wollten sich heute mal ihren Frauen besonders gut zeigen. Ach, mit seinen Jungs meinst du nicht seine Söhne? Seine Jungs. Nee, nicht, meinst seine, nicht Söhne. Seine Söhne. Okay. Was ich übrigens hat. Ja, weiß ich auch nicht. Aber er war kurz, also seine Jungs, ja, kurz verwirrt, ja. Warum seine Jungs den Spielerfrauen gefallen wollten. So, wobei, okay. Durchaus auch ein legitimer Ansatz, ne? Natürlich. Wärst du der Sohn von einem Fußballtrainer und hättest immer diese Spielerfrauen im Stadion, würdest du vielleicht auch mal so hinsetzen, dass du. Absolut. Genau. Wobei ich finde, dass so Spielerfrauen, ich habe es jetzt wieder bei den Bayern Spielerfrauen auf dem Oktoberfest, diese Bildstrecken, die da so durch Bunte und Co. gehen, ich finde, die sehen immer ein bisschen leer und freudlos aus, diese Spielerfrauen oft. Da weiß man gar nicht, was man dazu sagen soll. Nee. Ja, das. Gut, aber jetzt steht es in dem Protokoll vom Podcast so drin. Wir müssen es alle machen wie Victoria Beckham. Ja. Die hat noch ein Leben. Die hat noch ein Leben nebenbei, ja. Die hat noch ein Leben. Die hat ja mal gesagt, ja, ich verdiene halt mehr Geld als er. Ja. Was so. auch nicht jede schafft. Nee, also da hängt die Messlatte hängt aber hoch, finde ich. Ja. Der Hauptsponsor von Ingolstadt ist übrigens Mediamarkt. Eben, genau. Man denkt eben immer Audi, ne? Man denkt immer Audi. Aber es ist Mediamarkt. Mediamarkt, ja. Stark. Ist Hauptsponsor von Ingolstadt bis 2018. Ja. Und Frankfurt, Hauptsponsor, weißt du das? Ja, mei, so Phasen gibt's ja mal, ne? Wenn Scheiße läuft, läuft Scheiße. Ach, das war der Falsche. Ich frag noch mal bitte. Sag mal, weißt du eigentlich, was der Hauptsponsor ist von Frankfurt? Ist mir scheißegal. Ist aber nur scheißegal, bis du es hörst. Alfa Romeo. Ja, das habe ich schon mal gehört. Das habe ich schon mal gehört. Doch, das habe ich schon mal gehört. Ja. Ja, schön. Schöne Marke. Ja, finde ich auch. Ich mag Frankfurt auch mal neben nach Bayern und Schalke mein dritter Lieblingsverein. Insofern absolut kann ich mitleben. Gut. Willst du noch mehr Hauptsponsoren? Das machen wir gleich beim nächsten Spiel. Ja, pass mal auf. Mönchengladbach, Wolfsburg, sehr kraftlos und seltsam abwesende erste Halbzeit, aber dann Gladbach mit dem vielleicht gar nicht mehr so interimsigen André Schubert als Trainer, wer weiß. Ne? Er macht es irgendwie ganz gut. Ja. Ne? Vielleicht wartet man einfach, bis die Saison zu Ende ist. Bis aber man das haben, ersetzt. Das, ich finde, ne, der Eberl sagt ja eh immer, oh, wir haben Zeit, ja. Also Favre hat Zeit, alles. Favre. Favre hat auch Zeit. Ja, hat er doch gesagt, noch. Also ewig. Bevor er ging. Ja, bevor er also. Hat Zeit und so, wir bleiben, stehen zu ihm. Weil jetzt stimmt es ja mehr denn je. Jetzt hat er noch mehr Zeit, viel Zeit. Ja. Der macht so einen Podcast, jetzt habe ich gesehen. Was hast du, Mönchengladbach Hauptsponsor? Lies mal vor. Mönchengladbach Hauptsponsor, das weißt du. Postbank, sehr gut. Okay. Und, aber sind die Hauptsponsoren nicht immer die sowieso auf dem Trikot sind? Natürlich, ja. Ach so, das fragst du mich ab. Ja, natürlich. Also, okay. Na aber gut, da müsste ich es ja eigentlich meistens wissen. Aber aber du bin sicher, dass du nicht bei jedem weißt, was die treiben. Okay. Hast du ein Beispiel für Wolfsburg? Die Wolfsburg sind die einzigen mit einem unbefristeten Hauptsponsorenvertrag. Ja? Ja. Also, den nächsten Vertrag sonst dachte ich, hat Borussia Dortmund mit Evonik. Mhm. Was stellen die her? Energiedingsbums, ne? Nein, das war mal. Ah, das war E.ON, ja. Nein. Evonik hat auch Energie, ja, die hatten Kohlekraftwerke, haben sie aber abgestoßen, sie haben sich jetzt nur auf Spezialchemie spezialisiert. Ja. Ja. Was ist Spezialchemie? Das weiß ich auch nicht. Gut. Weißt du eigentlich, dass ich auch Chemie-Leistungskurs hatte? Okay, jetzt am Showing off. Wirklich? Aber ja. Und dann bist du Schauspieler geworden. Ja, irgendwo hakt es da. Ja. Der Sponsorenvertrag geht bis 2025. Ja. Aber das heißt, bis 2025 bleiben auch die. Irgendwie habe ich das Gefühl, Evonik ist immer ein bisschen schuld an diesen hässlichen Trikots. Also, was hat Dortmund? Hat Puma, glaube ich, oder so? Aber es ist auf jeden Fall wahr. Ich finde, Dortmund hat mitunter die hässlichsten Trikot-Designs. Ja? Ever. Aber es liegt auch an diesem hässlichen Evonik-Logo. Und ich bin auch froh, dass die Telekom irgendwann beschlossen hat, nicht mehr Telekom drauf zu schreiben, sondern einfach nur noch dieses T zu machen. Das ist natürlich auch nur die Not gegen Elend, aber es ist nicht ganz so, integriert sich besser als dieses absolute Horror grüne, gelbe Postbank-Logo auf jedem, was jedes Gladbach-Trikot der Welt entstellt. Ja. So, genau. Wolfsburg verloren. Hacking auch ein bisschen merkwürdig aufgestellt, finde ich da so. Er ist aufgestellt und dann. Und wozu gibt's eigentlich andere Schüler? Was macht er genau? Also das mit der Außen durfte er jetzt nicht spielen und dann kommt er eh nur als Einwechselspieler. Also ist André Schüler überhaupt als Prädikatskauf hier mit 35 Millionen oder was das war, ist es nicht überhaupt seltsam, dass es so ein Zugespieler nur ist? Und ist eigentlich der Go-To, dieses, wenn man so heutzutage sagt, man auf Neudeutsch ist es so der Go-To, bla bla bla, ist es eigentlich die Übersetzung von Zuge, der Zugespieler? Und ist die Hausfrau dann die Go-To-Frau? Also, zu Schürrle noch, also, meine Tochter hatte eine Freundin zu Besuch, die hat gesagt, Schürrle kam also aufs Feld und sagte, das ist mein Lieblingsspieler. Ja? Hat mich irgendwie. Das hat sie aber sicher mit dem Counter-Strike-Meister verwechselt. Das kann auch sein, vielleicht hat sie das. Gerade gesehen. So junge Mädchen im Counter-Strike-Alter, ne? Natürlich. Berlin, HSV. Ich finde nicht, dass der HSV so wahnsinnig schlecht gespielt hat, aber man muss wirklich sagen, der HSV hat. Ich finde, die Kader sind ungefähr gleich stark. Der HSV hat nur keinen Goal-Getter, keinen Zugehe. So wie Tor-Schießer. Balkan Roughneck Ibisevic. Ja, genau. Der macht dann tatsächlich den Unterschied. Und Lasogga, der es eigentlich da für die HSVler richten müsste, ist irgendwie doch dann immer nicht so. Indisponiert. Stellenweise so. Fällt irgendwie stellenweise aus. Wir sind gleich wieder für Sie da. Rüdiger war gerade auf dem Klo und hätten wir jetzt einen Sponsor, hätte ich an dieser Stelle die Nachrichten des Sponsors euch näher gebracht. Zum Beispiel hätte ich sagen können. Villeroy und Boch. Ja, Rüdiger muss. Ja, genau. Absolut super. Toll. Du verstehst was von Werbung, ne? Werbung ist mein Ding. Ja. Genau. Aber ja, Hamburg, Berlin waren wir gerade. Ja. Hauptsponsor Hamburg? Hauptsponsor Hamburg, nicht mehr Emirate. Doch, Fly Emirates. Ja, genau. Okay. Hamburg fehlt ein Knipse, habe ich mir notiert. Und Berlin ist mir egal. Immer noch. Ja. Hannover Werder 1-0. Downward Spiral habe ich bei Bremen. Was ist da los? Ja, Wiesenhof. Wiesenhof. Haben wir nochmal ein bisschen schlau gemacht. Wiesenhof unterstützt Werder. Ich habe auch hier Zahlen. Ja, ich lese mal vor. Wo haben wir denn? Ich muss mal suchen hier. Falsche Tabelle. Werder viel zu weit oben. 8. Mit 5,7 Millionen immerhin im Jahr. Eigentlich ja. Nicht viel. Und eigentlich nicht so viel, ne? Obwohl immer noch mehr als viele anderen, ja? Also Darmstadt zum Beispiel kriegt von der Software AG nur 1,5 Millionen. Ah. Ja? Augsburg, ja, von der WWK-Versicherung 2 Millionen. Mainz von Kömmerling. Was macht Kömmerling, Bernie? Kömmerling. War auch mein erster Gedanke genannt. Fenster und Türen. Ach so. Ja, gut. Ja. Wolltest du nicht auf Wiesenhof näher eingehen? Ah ja, Wiesenhof, ja. Wiesenhof, wenn man das mal googelt, ist also dann findet man den Lebensmittelskandal 2010. Ja. Ja, oder den Peter-Skandal 2011. Ja. Nicht zu vergessen, den Peter-Skandal 2012. Tatsächlich? Ja, und kurz danach kam dann 2013 noch ein Peter-Skandal. Ja. Die sind quasi, die sind die VW der Lege ja. Huhnindustrie. Ja, ja. Nur, ja. Das ist sehr schräg, aber. You get the picture. Yes. Okay, ansonsten können wir über Werder nichts sagen, weil Thilo nicht hier ist. Thilo ist nicht wie da. Wie immer, ne? Glänzt durch Abwesenheit. Irgendwann kommt Thilo und dann... Dann gibt's Werder-Special. Wissen wir mehr. Ich finde auch, dieser Trainer sieht schon sehr angeschlagen aus. Ja. Wer ist das? Skriptik? Viktor Skripnik. Der besteht ja. Nur aus Konsonanten quasi. Sehr gut, ja. Also, immerhin, ich mag diesen. Ich mag Fronzek ganz gern. Das ist auch das Einzige, was ich bei Hannover mag, ist Fronzek. Und hat auch genug Konsonanten. Ja, genau. Ein sehr konsonantenreiches Spiel, was die Trainer betrifft. Ja. Genau. Willst du noch einen interessanten Hannover, Fakt aus deiner Sponsortabelle? Ja, Hannover, ja. Hauptsponsor? Nie drauf. Doch. Das ist so ganz. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Das sieht immer aus wie ein Senf-Werbung, ist es aber nicht. Heißendorf, Heidenheim, irgendwas Witziges. Dass du was mit H sagst, ist schon mal gut, weil es ist Heinz von Heiden. Ja, genau, Heinz von Heiden. Ja. Was macht Heinz von Heiden? Das habe ich mal nachgeschlagen, aber wieder vergessen. Massivhäuser. Ja, irgendwas mit. Und ich war auf der Seite, Bernie. Ich habe nie drüber nachgedacht zu bauen. Du hast noch nie so massive Häuser gesehen. Ich habe noch nie so massiv. Es war ich. Ja. Ein Massive Attack on my Mindset. Ich habe noch nie so intensiv darüber nachgedacht, Bauherr zu werden, wie als ich die Bungalows von Heinz und von Heiden gesehen habe. Weil die so schön war? Ja, irgendwie, keine Ahnung. Und wo stellt man die hin? Wo würdest du die hinstellen? Ja, du brauchst schon ein Grundstück. Ja, das ist das Problem auch, finde ich, so ein bisschen. Ja. Das ist die Doppelbelastung, die ja. Doppelbelastung Grundstück und Hausbau. Ja, und das Geld. Die Dreifachbelastung. Die Dreifachbelastung, ja. Auf allen drei Wettbewerben, ne? Das, ja. Ja. Sonstiges, zwei sehr schöne Bücher habe ich hier. Als du gesagt hast, du hast das Buch Fußballerfrisuren, dachte ich erst so, naja, das ist ja so ein bisschen so ein Witz mit Bart. Aber darüber lacht man schon lange als Fußballfan. Aber jetzt habe ich gesehen, bei deinem Fußball-Haarbuch geht es hauptsächlich auch um Premier League-Spieler. Und also es ist englischsprachiges Buch. From Pre-War Pudding Bowls to the Pampered Perms of the Premiership. Premiership. They're all here in the world's first celebration of the footballer's haircut. The highlights, the lowlights, the magnificent mullets. So, gibt's eigentlich so, wie es die Spielerfrau gibt, auch den Spielerfriseur? Ja, das wäre mal interessant. Aber hier sind echt Hemmer drin, ne? Ja. Hemmer sind da drin. Bobby Charlton ist geil, ne? Ja, aber das sind ja das kennt ja jeder. Das ist ja echt, das ist ja super. Ja, ich kann, ja. Und Bobby Charlton sieht ja eigentlich echt ganz super Frisur, das ist super, ne? Frisur. Damit wäre heute auch vorne dabei. Ja, ja. Aber hier, guck mal, Paul Chains, 1934. Sieht ein bisschen aus wie mein über fünf Ecken Schwiegeropa Suko, der singende Wirt. Ja. Ähnliche Frisur. Nur Suko hat diese Haare noch mit über 70, glaube ich, ist er. Ja. Paul Chains. Sieht aus wie so ein gelber Blumenkohl eigentlich. Billy unter Schauspielern an so Stadttheatern sind ja die Sonntagnachmittags-Matinees als Blumenkohl-Vorstellung bekannt. Ja? Ich wusste lange nicht, warum. Ich dachte, es hätte irgendwas mit Kohlgeruch zu tun. Stimmt aber gar nicht. Es ist der Blick von der Bühne aus ins Publikum. Wegen den Haaren. Wird viele ältere, weißhaarige Damen mit saurer Dauerwelle oder Föhnwelle heißt das auch, glaube ich, im Publikum sitzen. Man hat so das Gefühl, man guckt auf ein Feld voller Blumen. Ja. Es ist eigentlich gehässig, aber in seiner Gehässigkeit ist es ein wundervoll, tranquiles, schönes Bild. Ja. Und ich möchte jetzt in so eine Vorstellung, möchte jetzt eigentlich gehen. Nächste ja. Sonntag. Absolut. Vielleicht gehen wir einfach hin. Hier der Undercut. Hier 1890 war der Undercut. Aha. Genau wie jetzt, quasi unverändert. Das ist ein Undercut? Das, glaube ich, ist ein Undercut. Also Undercut, wenn ich das richtig verstehe, ist... die Seiten hochrasiert. Seiten nur hoch. Das Decker lassen. Genau, das ist ein Undercut. Ja, glaube ich schon. Also hier noch intensiver bei Eric Houghton 1932. Ja. Der Undercut ist gewaltig, ne? Hm. Martin Peters ist dann so ein... Aber was ich wirklich immer bewundere, ist selber als Pomadenbenutzer, manchmal sogar in Verbindung mit Haarspray, wie viele Spieler es schaffen. Ich denke zum Beispiel an diesen Torwart Karius zum Beispiel von mir liegt es auf der Zunge. Jetzt müsste ich dir zu Hilfe kommen. Ne? Mainz, ja. Ja, der so schön kariert geguckt hat. Wie das schafft es dann, die Haare, obwohl sie so lang und strähnig sind, einfach mal da hinten liegen bleiben? Ja. Wie machen die das? Ja. Ich kann mir das nicht anders vorstellen, als dass sie wirklich auch Haarspray in der Kabine haben und also noch kurz bevor sie aufs Feld gehen, noch einmal kurz Hand anlegen. Durchaus denkbar. Ich habe hier noch ein anderes Buch. Ah. Und zwar... unser Fußball in Grafiken, 100 plus 1 Fakten, das muss jeder Fußballfan wissen. Das ist so ein Coffee-Table-Buch, man denkt so witzig, witzig. Jetzt gibt es gleich wieder ganz witzige, kuriose Fußballfakten. In Wirklichkeit sind es aber alle Regeln nochmal erklärt. Wichtige Spieler. Und hier zum Beispiel auch, England führt Europas Fußballligen in wirtschaftlicher Hinsicht an. Der finanzielle Abstand wird sich in den nächsten Jahren noch deutlich vergrößern. Bla bla bla, das ist mit den TV-Verträgen. Aber auch solche Zahlen sind hier detailliert genannt. Also, warum ist das so? Weil die so viel Geld verdienen? Die TV-Verträge, ja genau. Und weil hier auch die, der Schlüssel der Aufteilung ein bisschen anders ist. Ja. Aber darüber möchte ich im Detail nicht sprechen. Gut. Weil ich es nicht weiß. Ja. Weil ich nicht genug weiß. Was ich dir verstehe. Ja. Da wir über Geld reden gerade. Ja. Ich habe schon getippt, den nächsten Spieltag. Ich gebe es dir zurück. Gut. Dann muss ich. Ja. Ich habe den nächsten Spieltag schon getippt. Oh ja? Und was ich immer sehr schätze, ist, wenn ich getippt habe, ist, dass mir Kicktipp automatisch angibt, über so einen Link auf Bet and Win, wie viel ich kriegen würde, wenn ich 10 Euro setzen würde, wenn meine Tipps, so wie sie da stehen, als Kombi-Wette gewinnen würden. Ja. Also, man kann mir nicht vorwerfen, dass ich nach der Quote tippe, habe ich festgestellt. Die Gesamtquote meines Tipps für den nächsten Spieltag ist 1:25.218,65. Sprich, wenn ich 10 Euro setzen würde und die Jungs spielen so, also die Jungs, alle Spieler der ersten Liga, nicht die Söhne von Hasenhüttl, dann würde ich kriegen 252.186,55 € und könnte mir ein Bungalow von Heinz von Heiden leisten. Wow. Den Bogen hast du wirklich sehr gut gekriegt. Kam mit, mir mit Heinz von Heiden. Ja. Wirklich toll. Aber das merkt man halt einfach. Das ist deine Profession auch, ne? So, jetzt sind wir eigentlich schon über unseren vorgeschriebenen, also nicht vorgeschrieben, sondern vorgenommenen 40 Minuten. Jetzt kurz noch, was habe ich denn noch? Champions League war ein trauriger Spieltag, ne? Ja. Müssen wir, reden wir nicht mehr drüber. Reden wir nicht drüber? Nee. Okay, bis auf den Bayern-Sieg natürlich. ManU unterliegt Arsenal 0:3, verliert Tabellenführung. Ja. Özil hervorragend. Schweinsteiger mehr als blass. Ja. Was ist mehr als blass? Mehr als blass ist, sieht aus wie ein ausgekotzter Käsekuchen. Ja, danke. Geht Klopp nach Liverpool oder geht er doch zu Bayern? Wir haben ihn auf der Bank entdeckt. Er hat ja hospitiert. Ja. Jürgen Klopp, Sensation. Auf Brenner Cars kam es zuerst. Ja. Jürgen Klopp hospitiert beim FC Bayern. Genau, fuck Liverpool. Ja. So, Länderspielpause. Wie wirst du die Länderspielpause verbringen? Wir warten auf die Herbstferien. Eins noch zum Schluss, Sicario unbedingt ansehen. Ansehen. Hast du es schon gesehen? Nein, ich habe es noch nicht gesehen. Genau. Wie mein Twitter-Freund The True Milhouse sagt, ein Brett. Ein Brett. Brett von einem Film, ja. Ein Brett von einem, ja. Gut. Wirklich, ein Brett. Fantastisch. Kritik nachzulesen auf meiner Website berniemeyer.de oder börzer.de. Ja, unbedingt anschauen. Jetzt hast du noch einen Schlussgag für uns? Nein. Aus dem Ärmel so? Nein? Nee, du siehst, ich habe meine Ärmel hochgekrempelt. Okay, gut. Ich moderiere hemdsärmelig. Hemdsärmelig asynchron. Ja. Gut, ja. Kannst du noch Müll mit runternehmen? Mach ich. Okay, danke. Was machen deine Fruchtfliegen, Bernie? Ach, die sind in dem Müll, den du mit runternimmst, hoffe ich. Gut. Ein ums andere Mal hoffe ich, dass es damit erledigt ist. Ja. Gut. Jetzt hast du mir den Müll runter. Da musstest du jetzt eins draufsetzen, ne? Dafür kriegst du jetzt von mir einfach ein... was gebe ich dir denn jetzt? Was ist das eigentlich hier? Letzte Jahre Meister geworden mit Achmann in der Liga. Diese Spiele waren Spiele. Ich war Meister geworden. diese Spiele waren Spiele, finde ich auch gut. Wobei ich jetzt Guardiola im Sky-Interview gesehen habe, ich habe eigentlich auch kein Wort verstanden. Nee, er war nur nicht so aufgebracht. Gut. Ja. Wir müssen los. Gut. Tschüss. Tschüss. Das war Brennercast, der Bundesliga-Podcast.